das war! Wie heißen Sie? Was sind Sie? Was? Ja, um Gottes Willen. Was sitzen Sie immer hier und blocken uns an? Oh Gott, lass uns doch gehen. Und fixieren uns. Wie? Was? Geniert Sie das? Geniert Sie das, wenn ich meiner Braut einen Kuss gebe? So. Wieder. Denken Sie, ich werde Sie fragen. Was? Sie sind ja Beschucke. Beschucke sind Sie. Duschen! Kann ich hier nicht mein Strumpfband zeigen? Meinen Sie, dass ich das nicht darf? Das scheint ja eine saubere Gesellschaft Meinen zu sein. Meinen Sie, dass ich das nicht darf? Ich trage Damenstrumpfbänder, basta. Und wenn es nicht meins ist, dann eben nicht. Dann ist es am Ende gar Lieschen gewesen. Oh, er lügt! Es ist ein Gemeiner, der lügt! Das will mein Freundschaft sein, der so lügt! Was? Was? Immer vorwärts. Kommen Sie nur. Ein Wort noch, dann fliegt er. Verlasst euch drauf. Nein! Oh Gott, die Sache, die ist nämlich so gekommen. Sie müssen nicht denken, meine Dame, dass ich Ihnen schuld bin an dem Skandal. Die Sache war so, das kam nämlich so. Mein Bräutigam ist nämlich angeheitert und da kniff er mich immer in den Arm und nun hatten sie sich in den Kopf gesetzt, sie wollten ihn eifersüchtig wen, machen. Wen wollten sie eifersüchtig? Ach, von den jungen Menschen, von dem ich sprach. Ich bin doch schon bei seinem Vater gewesen. Was habe ich nicht nur alles getan? Es hilft nichts. Er kommt und sitzt in der Ecke und treibt es so lange, bis Wissen es so sie kommt. Noch, was ich oh, da sehen Sie, da fängt schon wieder an. Nicht? Ich gehe wirklich zu Vater rauf, ich weiß mir wahrhaftig vergessen? Keinen Rat mehr. Was? Dann hören Sie noch mal. Wort für Wort. Meine Braut kann ich küssen, wie ich will, wo ich will, wann ich will. Der Steibel soll kommen und nicht dran hindern. So ist es. So, du sagen Sie noch ein Wort. Und wenn es gesagt ist, dann liegen Sie draußen. Pfui, Kuckuck, es will mein Bräutigam sein. Benimmt sich so und liebt solche Sachen. Löschchen, halt! So fett speisen wir nicht! Was? Revolver! Was? Ins Loch mit dem Lümmel! Wegreißen, Quadrat! Wegreißen! Was? Wagen Sie's! Wagen Sie's! Menschenskind! Wegreißen! Revolver weg! Wegling! Hören Sie! Wegling! Wegling! Nehmen Sie das Ding weg oder nicht? Sieht das? Der Kerl ist denn am Anarchist? Ja, was das ist doch. Schlaf mal nicht! Ich bitte dich, komm! Komm hier vor! Halt ihn fest, Linger! So, Kinder! Ich hab ihn! Nun haben wir dich! Siehst du, Wallischen, da hast du den Schuft. Sieh dir mal an, gefälligst. Den Revolver. Kostet zwar höchstens 5-6 Mark. Hätte aber noch bös können was anrichten. Lassen Sie mich doch bitte in Ruhe. Hat Sie der Herr damit bedroht? Ja, hat er. Der Herr. Oder zweifeln Sie dran? Das ist ja noch schöner, war, vielen Gott. Wir werden uns wohl noch verantworten müssen. Ich hab mir ja nur zu fragen erlaubt. Erlaubt, erlaubt. Wer sind Sie denn überhaupt? Was mischen Sie sich hier ein? Sind Sie vielleicht mit dem Früchtchen verwandt? Dann wäre das ja sozusagen ein Aufwaschen. Der Herr hat für heute wohl genug, denke ich. Der Herr. Die Lehre dürfte dem Bengel wohl sitzen. Aber denkst du, der Feigling hat sich gewehrt? Arnold, war das nicht Arnold? Was? Sie! Weg! Lassen Sie unsere Gäste zufrieden! Ich rufe sonst auf der Stelle Papa! Arnold! War das nicht Arnold? Nein, nein, nein! Michaeline! Fasse dich! Fasse dich doch!